Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Falls ihr im Hintergrund Ventilatorengeräusche hört, es ist zu warm, also egal. Heute reden wir über die großartige und auch schon sehr, sehr alte Spielereihe Breath of Fire. Oder wie ich sie gerne nenne, Brot aus Feuer, warum auch immer. Da ich das natürlich wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Drachen eingeladen. Hey Drachili, wie geht's dir? Na, ich bin müde, lass mich schlafen. Warum bist du müde? Es ist heiß. Selbst für Drachen ist es zu warm. Nein, es ist natürlich wie immer der gute Markus. Hey Marco. Hallo. Wie war das bei dir mit Breath of Fire? Hast du irgendwelche Teile davon gespielt? Den dritten. Rauf und runter, nie durch, weil ich ihn... Das war, glaube ich, eins der ersten Spiele, die ich mir damals aus der Videothek abgekauft habe. Wow. Für die PlayStation damals? Oder? Für die PS1 noch, ja. Damn, okay, cool. Und dann habe ich ihn ja auch wieder gespielt, als du ihn mir für die Portable organisiert hattest. Für die PSP, ja. Oder PSP. Von Breath of Fire habe ich gespielt Teil 3 für 5 Minuten, Teil 4 für eine Stunde und Dragon Quarter für 30 Minuten circa. Und das war's. Wie konntest du nach so kurzer Zeit wieder ausschalten? Das, ich habe keine Ahnung. Das grenzt Ahnung. An Wahnsinn. Ich weiß es selber nicht tatsächlich. Wer Breath of Fire nicht kennen sollte, Breath of Fire ist eine ehemalige, leider nicht mehr existierende JRPG-Reihe. Die wurde produziert von Capcom tatsächlich. Wurde erstmals 1993 für das Super Nintendo Entertainment System, also für das Super Nintendo, herausgebracht. 2001 folgte eine Portierung für den Game Boy Advance der ersten beiden Teile. Seit 1997 gibt es Teil 3 und 4 für die PlayStation. Seit 2005 eine Portierung des dritten Teils für die PlayStation Portable. Und seit 2001 auch Teil 5 für PlayStation 2. Auch eine digitale Umsetzung vom dritten Teil kann man im PlayStation Endstore herunterladen. Beide einzelnen Spiele gehören, wie gesagt, dem Genre JRPG an. Ich finde die Games eigentlich ziemlich gut von dem, was ich gesehen habe, weil ich habe tatsächlich den dritten Teil gesehen, wie er durchgespielt wurde bei meinem Lieblingsstreamer Sean, also Hope. Habe ich ihn damals durchgeguckt, weil ich fand das sehr interessant. So musste ich es nicht selber spielen. Klingt jetzt aber bescheuert. Aber das macht doch am meisten Spaß. Ja, ja, das ist spielen. Ja, das ist es allerdings, ja. Das Schöne ist an den Spielen, ich glaube, dieselben Charaktere tauchen immer auf. Ryu, ne? Ist in allen bisher erschienenen Teilen ein Junge des Dragon Clans, der nichts von seinen Fähigkeiten, der Möglichkeit zur Verwandlung in einen Drachen ahnt. Erst später im Spiel davon erfährt er und macht sich dies zunutze. Da diese Verwandlung vonstatten geht, unterscheidet sich von Teil zu, ja, also genau, weil wie diese Verwandlung vonstatten geht, entscheidet sich von Teil zu Teil. Im dritten Teil passiert es durch das Sammeln von und Kombinieren von DNS, wobei maximal 3 Komponenten gleichzeitig verwendet werden können. Im vierten Teil werden die Verwandlungen durch Fortschreiten der Geschichte verfügbar und lassen sich dann einfach im Kampf auswählen. Ich erinnere mich an ein altes Testvideo der GameStar damals. Oh Gott. Zu da merkt man, wie alt das Spiel ist. Zu Breath of Fire 4, das ausgerechnet vom Simulationsexperten Mick Schneller, der leider vor kurzem verstorben ist, gemacht wurde. Man merkte schon, er war kein sonderlich großer Fan. So war halt der Mick. An das Video erinnere ich mich noch. Das hat mich, echt? Aber ich fand es. Ja, ich habe die PC-Version damals besessen, weil die auf irgendeiner Heft-CD war, auf irgend so eine Heft-CD, die so einmal rauskommt und danach verschwindet, weil sie keiner kauft. Und da war Breath of Fire dabei, das weiß ich noch, mit CD-Covers, was du ausschneiden konntest. Das habe ich damals für die PC gehabt. Mittlerweile habe ich es auch für die PlayStation im Ami-Store in der PlayStation-Version gekauft, also halt im Ami-PSN-Store. Teil 3 besitze ich nirgends. Genauso wenig wie Teil 1 und Teil 2. Teil 5 habe ich mal gefunden in dem... Erinnerst du dich noch an den Games-Laden, der dachte, Er sei der beste Gamesland. Nischenspiele. Ja, mit dem dämlichsten Typen an der Kasse, den ich jemals erlebt habe. Wo es dann hieß, ja, JRPGs ist Nischenspiele, kauft eh keiner. Monster Hunter, Nische, kauft eh keiner. Ja, er hat nicht umsonst dich gemacht. Der hatte damals den fünften Teil der Reihe im Regal liegen, den ich mir tatsächlich gekauft habe. Der hat ja auch immer zu Schleuderpreisen rausgehauen, weil kauft ja eh keiner. Nee, das Problem ist, er hat unter Amazon-Preis verkauft. Manchmal, aber manche Dinge halt auch über Amazon, also über den stärkeren Amazon-Preis. Und hat sich dann irgendwann gewundert, warum. Wie stand das damals an seiner Tür? Er hat Internet und GameStop die Schuld gegeben, dass sein Laden pleite gegangen ist. Wo ich so, wow, Trottel, egal. Der Typ war ein Vollidiot. Auf jeden Fall, da habe ich mir damals Teil 5 gekauft. Der war nicht gut. Der war absolut nicht gut. Ich weiß nicht, hast du Teil 5 gespielt? Nope. Ich habe nur von dir gehört, wie er ist, habe mir dann ein paar Videos dazu angeschaut und dachte mir, sieht jetzt nicht so nach meinem JRPG aus, wie ich es mir vorstelle. Ja, das stimmt. Dann gibt es zu den Charakteren noch Nina, die ist auch mal aufgetaucht. Nina ist in den ersten 4 Spielen der Serie eine Prinzessin. Sie ist in jedem Teil eine enge Gefährtin von Ryo und beeinflusst ihn in seinen Entscheidungen positiv. Im 5. Teil ist sie Folge eines biologischen Experiments mit dem Ziel, ein lebendes Luftfiltersystem zu erstellen. Warum auch immer. Da gab es noch Dice, in der US-Version Bleu genannt, ist eine Göttin und ist eine Göttin, die im ersten Teil als Charakter maßgeblich beteiligt ist. Im zweiten Teil ist sie ein spielbarer Bonuscharakter, den man nicht benötigt, um das Spiel zu enden. In beiden Teilen ist sie eine mächtige Zauberin. Anders als Ryo und Nina ist sie in beiden Spielen dieselbe Person. Im dritten Teil ist sie ein Master, der durch mächtige Zauber, der eigentlich mächtige Zauberer als Zauber beibringt, die sonst nur Nina lernen kann. Da gab es noch Ray. Ray ist nur im dritten und vierten Teil der Reihe erhältlich. War das der Tiger-Typ? Ich glaube schon, im dritten Teil rettet er Ryo vor den Wölfen. Ja. Die, das ist diese Tier-Katzen-Typ. Ja, genau, richtig. Später schließen sich die beiden zusammen. Doch in einem Kampf gegen zwei pferdeartige Wesen werden Ray und Ryo getrennt. Sie treffen sich jedoch erneut aufeinander. Das Schöne ist, ich glaube, der dritte Teil hat auch einen Zeitsprung drin, weil du bist am ersten, du bist ein kleines Kind. Richtig, ein kleines Kind. Du hast irgendwann einen Timeskip, anders geht's nicht, ansonsten müsstest du ja mit diesem kleinen Kind diese super geile Story entspielen und da passiert halt nicht nur kindergerechtes Zeug. Nee, schon alleine am Anfang. Ich meine, dafür ist aber das Kind selbst verantwortlich, ja? Ja, du läufst halt als kleiner Drache durch die Gegend und brüllst halt oder metzelst halt alle nieder, aber du weißt ja nicht, dass du Drache bist. Du verbrennst sie, weil du noch nicht ganz verwandelt bist. Richtig, in deine Human-Gestalt. Da gibt's noch Tipo. Die dich einfangen wollen. Jetzt noch Tipo, vertreten im dritten Teil als Freund von Ray. Ryo und er verstehen sich zu Anfang nicht sonderlich, jedoch werden sie recht schnell Freunde. Ihre Wege trennen sich nach dem Kampf gegen das Pferdeverbrecher-Duo. Erst Jahre später trifft Ryo ihn in Eden wieder, in der Residenz von Mira. Wobei sich zeigt, dass er ebenfalls vom Drachenclan ist und dieselben Fähigkeiten hat wie Ryo. Soweit ich weiß, war Tipo, ich glaube, der Endgegner im dritten. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub, bei Tipo dann musstest du, glaube ich, gegen ihn kämpfen, soweit ich noch weiß. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schade. Gab es noch Momo. Momo ist im dritten Teil eine Ingenieurin, gehört zu Ryos treuen Gefährten. Ich liebe sie. ihre Hilfe wird recht häufig in Anspruch genommen. Im vierten Teil tritt sie als Meister wieder auf, von der man Fähigkeiten lernen kann. Da gab es noch Pecco. Quer-Pecco? Nein, noch normaler Pecco. der dritte Teil wirft einige Überraschungen auf. Durch das Besiegen eines Mutanten kommt Ryo als Abzugsgeschenk Pecoros oder kurz Pecco. Einen neuen Begleiter, der weder sprechen kann, noch einen großen Einfluss auf die Geschichte nimmt und zudem eine Zwiebel ist. Ach stimmt, das war die Zwiebel. Es wird aber angenommen, dass er eine Lebensform. Ja, ja, dass er die Stimme Jagdirnis ist und diese wiederum durch ihn dafür Sorge trägt, dass er einigen Schaden, den Mira angerichtet hat, in der Wüste des Todes zu beseitigen. Gab's noch Gar. Gar ist im dritten Teil ein Wächter und ist beauftragt, Ryo zu töten, bevor Ryo nichts weiß. Am Anfang versuchte sich mit Ryo anzufreunden, um ihm in den Engelsturm zu bringen. Dort verrät er Ryo, warum er ihn hergebracht hat, und es kommt zum Kampf, wobei Ryo ihn sehr leicht besiegt. Später will er sich bei Ryo entschuldigen und sucht nach ihm. Dieser vergibt ihn und sie sind wieder Freunde. Gibt doch nichts über... Geht doch nichts über... Hey, mein Todfeind, möchtest du nicht kämpfen? Ja! Oh nein, du hast mich besiegt, lass uns Freunde sein. Okay. Hey, sorry, ich war gar nicht so gemeint, dass ich mich mit dir anfreunde, aber eigentlich soll ich dich verraten. Dann kämpfe ich jetzt gegen dich. Okay, lass uns aber in Jahren später Freunde werden. Genau. Mira, die Göttin und Schwester Dice, also Blöis, physisch erscheint Mira nur im dritten Teil und ist zugleich... Ah, da stimmt, sie bei der Endgegner des Spiels. Sie ist der Meinung, dass der Drachenclan eine zu große Gefahr für die Welt darstellt und will daher alle Drachen entweder in Eden wegsperren oder töten. Ja, wie gesagt, ich habe Teil 1 nie gespielt. Ich kann zu Teil 1 leider nichts sagen. Den gab es auch nur für den Game Boy Advance. Also erst das Super Nintendo, dann für den Game Boy Advance. Gab es den überhaupt bei uns in Europa? Ja, ja, die gab es bei uns in Europa. Ja, ich habe die nur nie in die Finger gekriegt. Okay, ich habe auch von den sehr erst spät mit dem dritten gehört. Gesehen. Erst ab dem dritten wusste ich, dass es Breath of Fire überhaupt gibt. Du meinst, Breath of Fire gibt's bei uns gar nicht? Nee, ich wusste es erst ab dem dritten Teil, dass es die bei uns gibt. Aber es kann schon sein, dass sie rausgekommen sind und nur wirklich nie im Handel beworben wurden. Wenn, dann haben wir es nicht mitgekriegt. Das waren noch Zeiten, wo es noch nicht so ausgeklügelte Werbeplattformen gab wie heutzutage. Also es gibt die SNES-Version, die ist in Deutsch. Und es gibt die Breath of Fire-Version für den Game Boy Advance, sehe ich hier gerade. Die ist auch auf. Die ist auch in Deutsch und sie kostet auch nur gebraucht 129,98 €. Ach, Spottpreis. Spottbillig! Markus, spottbillig. Ja, kann man sich mal zulegen. Kann man auf jeden Fall nicht zuschlagen, weil es so fucking toll ist. Kann man sich gönnen. Ja, auf jeden Fall. Der erste Teil der Reihe spielt für Super Nintendo 1993, zunächst in Japan und ein Jahr später erschien die amerikanische Version des Spiels. 2001 wurde eine Umsetzung für den Game Boy Advance veröffentlicht. Das Spiel beginnt mit einer Konfrontation der Light Dragons und der Dark Dragons. Die Truppen des Imperators Zok, einen Dark Dragon, überfallen das Dorf der Light Dragons, dabei wird Ryos Schwester gefangen genommen. Ryo beginnt seine Reise zunächst nur um Zok aufzuhalten, die Welt zu erobern. Während seiner Reise schließen sich ihm 7 weitere Krieger an. Dabei erfahren sie, dass Zok die göttlichen Schlüssel sammelt. Mit diesen 7 Schlüsseln haben sie einst die Light Dragons, die Göttin der Zerstörung Tyr, eingesperrt. Und mit ihnen kann man sie auch wieder befreit werden. Tyr ist so mächtig, dass sie die ganze Welt zerstören könnte. Es beginnt ein Kampf um die göttlichen Schlüsse und die Rettung der Welt. 7 Sachen sammeln, aufhalten, einen verrückten Typen aufhalten, der die Welt zerstören will. Klingt so ein bisschen nach Final Fantasy. Ja, und das, obwohl ich einfach nur mal spazieren gehen wollte. Ja, so eine Art. Ich wollte einfach nur kurz Rache nehmen. Schon muss ich die Welt retten. Furchtbar, immer dasselbe. Den zweiten Teil gab es dann 94 für Super Nintendo. 95 erschien das Spiel auch in den USA, 96 in Europa. Eine Umsetzung Game Boy Advance wurde 2001 in Japan veröffentlicht. Version für den amerikanischen und europäischen Markt folgte ein Jahr später. Jetzt ist die Frage, finden wir auch den zweiten auf Dingens? Die Frage ist eher, wie viel kostet der? Oh, das ist vermutlich ein Haufen. Wir schauen einfach mal nach. Breath of Fire 2. Es gibt ihn in einer Game Boy Advance Version für nur 56,98 €, Markus. Ja, kann man sich ja noch eher kaufen als den ersten. Das kann man sich auf jeden Fall noch eher leisten als den ersten Teil. Es gibt sogar hier die Super Nintendo Fassung, die Cartridge, für nur 79 €. Für nur spottbillige 79,99. Freunde, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr die alten Teile nochmal spielen wollt, Teil 1 und Teil 2, und ihr seid jetzt nicht gerade derjenige, der sich denkt, ach fuck, ich muss mir jetzt echt so ein elendig teures Spiel kaufen, oder so, dann muss ich Glück haben, dass es überhaupt noch funktioniert. Dafür gibt es Emulatoren. Wenn es die Möglichkeit gibt und ihr wollt die Spiele unbedingt spielen, benutzt einfach einen gottverdammten Emulator. Es ist so. Ich will nicht sagen, ey, ihr sollt das Spiel raubkopieren, aber wenn du die Möglichkeit nicht mehr dazu hast, so ein Spiel zu spielen, benutzt einen Emulator. Ganz einfach, oder? Was sagst du? Ach, ich würde sagen, das Problem gibt es heutzutage, glaube ich, kaum noch. Weil, ja, viele, einfach, ersten, weil viele einfach nur die neuen Spiele und coole Grafik brauchen. Ja. Und ich befürchte, dass die einfach auch zu schwer sind. Oder zu lang, weil du weißt, wie lang JRPGs sind. Ein bisschen. Die dauern dann einfach mal schon. Ja, es ist halt... Aber dennoch, wenn man sich's doch mal anschauen will, Leute, benutzt Emulatoren, ganz ehrlich. Oder habt ihr es nicht einfach früher gekauft? Oder benutzt einfach... oder schaut euch euren Lieblingsstreamer an, weil die haben... Und die YouTuber, die haben das bestimmt schon einmal gespielt. Und irgend so ein... Schaut euch mal, findet es wieder auf YouTube. Schaut euch das an. Ja, schaut euch es auf YouTube an, guckt euch da das Gameplay an, schaut euch von mir aus eine Zusammenfassung der Story an. Das ist immerhin, ach, gib bitte keine 100 Euro aus. Aber gib um Himmels Willen keine 100 Euro für ein Cartridge aus, das vermutlich nicht mehr funktioniert, weil die Batterie kaputt ist oder so. Ja, das kommt ja dazu, bei solchen alten Dingern weißt du nicht mal mehr, ob, selbst wenn du sie dir nachkaufst, sie dann noch funktionieren. Das ist das Problem, richtig. Breath of Fire 2 beginnt in der Kindheit von Ryo. Ryo soll seine Schwester Yuna suchen. Als er sie beim großen Drachen findet, greifen Monster ihn an. Noch zu jung, um sich zu wehren, tötet sein Vater Ganar das Monster. Anschließend gehen Yua und Ganar zurück in das Dorf. Als Ryo nachkommt, kann sich keiner an ihn in seine Familie erinnern und seine Familie ist verschwunden. Okay. Er begibt sich in die Kirche, die vor kurzem noch sein Zuhause war. Dort trifft er Bao oder Boche oder Boche oder auch als Bao benannt. Dieser verleitet Ryo dazu, abzuhauen. In der folgenden Nacht flüchten sie. Dabei treffen sie in einer Höhle auf ein riesiges Monster, das sie besiegt. 10 Jahre später sind Ryo und Bao Ranger und verdienen ihr Geld durch Monsterjagd. Schnell stoßen sie dabei auf Menschen, die von Dämonen besessen sind und nur Böses im Schilde führen. Nach und nach stoßen jedoch weitere 6 Mitglieder zur Gruppe hinzu. Also wie im ersten Teil Ryo und wieder 7 Mitglieder. Diese 7 müssen zufälligerweise dann auch wieder die Welt retten. Ja, da wird klar, wird, dass hinter der Kirche Sankt Eva ein teuflischer Plan steckt. Evan, ein riesiger Dämon, der von Tyr, in manchen Übersetzungen auch Myria, aus dem ersten Teil abstammt, erlangt durch die Gebete und der Gläubigen immer mehr Kraft. Sein Ziel ist die Weltherrschaft, wie immer. Am Ende des Spiels stellt sich heraus, dass der große Drache aus der Kindheit Ryus Mutter ist. An dieser Stelle lässt das Spiel mehrere Fortsetzungen und Handlungsverläufe zu. Entweder Ryos Mutter bewacht weiterhin den Eingang zur Unterwelt, oder sie opfert sich, um Ryo den Weg in die Unterwelt zu öffnen, damit er dort Evan endgültig zerstören kann. Ein geheimes Ende ergibt sich, wenn es gelingt, Ryos Vater im Spielverlauf zu retten. Mit dessen Hilfe kann die selbst aufgebaute Stadt fliegen und zum Schloss durch eine Landung den Eingang zur Unterwelt versiegeln. Entschließt man sich, Evan in der Unterwelt herauszufordern, trifft man dort die Light und Dark Dragons, die sich unter die Erde zurückgezogen haben und fortan von den Menschen als Legende betrachtet werden. Dort erhält Ryo seine letzte Anweisung, um Evan zu vernichten. Das heißt, es gibt sogar mehrere Enden. Cool. Krass. Für ein Spiel von 94 ziemlich geil. Also, er ist recht modern für ein Spiel von 94. Das stimmt allerdings, ja. Und dann erschien 1995, ja, Quatsch, 1997 in Japan für die PlayStation, als auch 2005 für die PSP Breath of Fire 3. Die europäische und amerikanische Versionen folgten in einem Jahr Verzögerung. Breath of Fire 3, wie gesagt, ich habe es nur bei Hope gesehen, also bei Sean im Stream. Ich fand's cool, war eine schöne Geschichte. Das Einzige, was mich genervt hat, ist, wenn du irgendwo eine Pause gemacht hast in deinem Zelt, war dieses furchtbare Gequietsche von diesen Vögeln, die unglaublich laut ins Mikro gedröhnt haben. Und es gibt einen Bug. Das weiß ich noch. In der PSP-Version gibt es einen Bug. Da gibt es eine bestimmte Stelle. Du musst ein bestimmtes Item haben. Das Item hat die falsche Bedeutung in der PlayStation Portable-Version als in der PlayStation-Version. Das heißt, okay, du musst ein vollkommen anderes Item mitnehmen. Weil das falsch bezeichnet wurde. Wurde auch nie gefixt oder so. Es ist halt einfach so. Warum soll man das fixen? Das ist ein Feature. Das ist halt so, die wollten so, damit alle Leute, die das Spiel kennen, einfach herausfordern. Ja, richtig. Das stimmt. Was erinnerst du dich? Woran erinnerst du dich noch an 3? Oh, ich erinnere mich an 3, an den Anfang tatsächlich sehr gut, wo du als Drache erst unterwegs bist, weil sie dich ausbuddeln, dann irgendwie dich die ganze Zeit angreifen, diese armen Minenarbeiter. Ja. Dann fällst du irgendwann in Ohnmacht, verwandelst dich in ein Kind, wirst aufgegriffen, dann kommt auch irgendwann der Katzenmensch, der dich rettet. Ja. Und tatsächlich nur an diese ganzen Kindheitsszenen. Es gibt auch irgendwann so eine bescheidene Stealth-Mission. Oh Gott, oh ja, hab ich sie gehasst. Auf dem Dach von, oh, von dem Gebäude. Ja, ja. Und ja, du ja musst sie machen und schaffen. Übel. Gerade jemand, der nicht so wie ich damals so schön auf Stealthen fixiert ist. Für mich war das ein wahrer Graus. Vor allem, aber geil, als ich es geschafft habe, ich habe mich richtig, richtig gut gefühlt. Das glaube ich dir, ja. Auf jeden Fall ist es ist ein schönes Spiel. Ich kann es auch nur empfehlen, auch wenn ich es nur gesehen habe tatsächlich, kann ich es auch nur empfehlen. Die Version ist, glaube ich, sogar relativ günstig noch zu kriegen für die PSP. Ich glaube, ungefähr 25 Euro oder so. Das ist noch ertragbar. Ich finde es nur schade, dass du sie nicht in den Stores kaufen kannst, diesen europäischen. Ich glaube, den dritten kannst du auf der PSP. Ach nee, stimmt, die Server sind tot. Never mind. Richtig. Mit toten Servern brauchst du mir jetzt nicht kommen. Da kannst du es nicht mehr kaufen, das stimmt allerdings. Ja, das ist leider nicht mehr möglich. Aber es ist halt einfach für mich immer schon ein Ding gewesen, es muss eigentlich an Konsole gespielt werden, nicht im Handheld. Ja, ja, das so. Aber, naja, es passt eigentlich auch ganz gut auf den Handheld, finde ich. Also auf die PSP. Ja, gut, da spricht der Nostalgiker in mir. Ist aber mit Controller spielen. Ja, es ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ich kann es auch nur empfehlen, wie gesagt. Also der dritte Teil beginnt, wie gesagt, beginnt Ryo als kleiner Drache. Deren Unfall kann er sich nicht mehr erinnern, wer er ist. Er nimmt die Form eines menschlichen kleinen Kindes an und wächst bei zwei Dieben, Ray und Pepe und Tipo auf. Später wird er von diesen getrennt, macht sich alleine auf die Reise. Dabei trifft er auf die Prinzessin Nina, den Krieger Gar, die wissenschaftliche Momo und die Mutanten Pecco. Später im Spiel treffen die Gefährten auch Ray wieder, der sich Ryo Nord anschließt. Nach einem Kampf mit Gar, dessen wahre Aufgabe es war, alle Drachen im Auftrag von Göttin Mira zu töten, wird Ryo von den Seelen von der anderen Drachen, die auf diesem Drachenfriedhof fliegen, geplagt und verliert die Kontrolle. 6 Jahre später findet Gar Ryo und bringt ihn wieder zur Vernunft. Ab diesem Zeitpunkt des Spiels sind sowohl Ryo als auch seine Gefährten keine Kinder mehr, sondern Jugendliche bzw. Erwachsene. Mhm. Ende des Abenteuers steht Ryo vor schweren Entscheidungen. Entweder gegen die Göttin Mira zu kämpfen und die Menschen der Freiheit zu geben, sich selbst zu entscheiden und zu schützen, oder bei ihr zu leben und weiterhin die Entscheidung über Schicksal der Menschen zu überlassen. Auch wieder schön. Auch wieder mehrere Enden. Richtig. Ich hab's nicht durchgespielt drum. Weiß ich das nicht. Ich weiß nicht mehr, welches Ende der Sean genommen hat. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war's trotzdem ein schönes Game. Von dem, was ich gesehen habe. Teil 4 erschien für die PlayStation und den PC, als auch für die PlayStation 3 2011. In Japan und Amerika wurde es 2000 veröffentlicht. Ah ja, stimmt, auf PlayStation 3 2011 in der Dingsfassung. In Europa ein Jahr später. Also in der Download-Fassung für die PS3. Wie weit hast du den vierten gespielt? Den vierten? Ja. Nee, den habe ich nur angeguckt. Den hast du nur angeguckt? Ich habe tatsächlich nur den dritten gespielt, weil das waren noch zu Zeiten, wo ich mir eingebildet habe, ich darf mir erst andere Teile kaufen. Mhm. Oder anschauen, wenn ich einen durchgespielt habe. Das ist schon lang vorbei. Ja, das ist, das ist sowas schon träumt lang man vorbei. Noch, wenn man in das Hobby kommt. Ja, das stimmt. Das ist schon lang vorbei. In Breath of Fire 4 beginnt man das Spiel in der Rolle von V. Lu, dem späteren Widersacher von Ryo und seinen Gefährten. Nach einer kurzen Einleitung, in der man eben diesen spielt, wechselt die Szenerie und das eigentliche Spiel beginnt. In einer Szene sieht man Nina und Cray in einem Sandgleiter durch die Wüste fliegen. Oh, ich weiß noch, dass die Grafik so hübsch aussah in dem Game. Für damalige Verhältnisse war es echt hübsch. Es war ja, glaube ich, sogar noch ein PlayStation 1 Titel. Ja, die treffen dann Ryo, der sich ihnen anschließt. Am Ende sieht man wieder, steht man wieder für einmal vor einer Entscheidung. Sich V. Lu anschließen, die Menschheit vernichten oder mit den Gefährten gegen ihn kämpfen. Wenn man wählt, sich ihm anzuschließen, kommt es zu einem letzten Kampf als vereinter Drache gegen die ehemaligen Gefährten. Richtig. Du kannst also auch alle bescheißen, am Ende alle umbringen. Auch nicht schlecht. Wie ich das jetzt so höre, das Spiel, das hat so mit mehreren Enden, wo du auch mal Verräter sein darfst. Es ist ein sehr, sehr gutes Game gewesen. Also ich erinnere mich noch an diesen Sandkleider, dass das so hübsch aussah, als du durch die Wüste gehst. Das ist so, von der Grafik her würde ich tatsächlich sagen, so im Sinne von Grandia. Vom ersten, glaube ich noch. Nur ein bisschen hübscher. Ein bisschen detaillierter. Ja, Grandia nur ein bisschen hübscher. Trifft es, glaube ich, ganz gut vom Stil. Ja, aber es hat so ein bisschen comic-mäßig mit drin, ne? Aber es sah schon sehr, sehr hübsch aus, finde ich. Ja, durch diese Zeichnungen von den Charakteren, also die gezeichneten Bilder, hat so diesen Comic-Look. Ja, das weiß ich auch noch. Das war echt schön. Ich habe irgendwie Bock jetzt drauf, verdammt. Spiel's? Ja, ich hab's ja. Warum nicht? Ich könnte spielen. Kein Stress. Ich könnte es anfangen und dann nicht mehr aufhören und dann durchspielen. Dann wird man... Das ist... Ich überleg's mir. Geht's dir und wie mir nach unserem Kirby-Podcast? Und dann gibt es noch Breath of Fire Dragon Quarter, das ist Teil 5. Erschien in Japan 2002 für die PlayStation 2. Europäische und amerikanische Versionen folgten jedes Mal ein Jahr später. Die Welt von Breath of Fire 5 ist postapokalyptisch und die Menschen leben streng nach ihrem Rang, nahe der Erdoberfläche oder tief unter ihr. Das heißt, du bist in dem Spiel hauptsächlich in hässlichen Dungeons unterwegs. Ja, du hast so Sci-Fi-Dungeons, glaube ich, gehabt. Ja, in diesem Teil ist Ryo anfangs ein eher unterdurchschnittlicher Ranger, also eine Art Polizist oder Soldat. In der Welt, in der Ryo lebt, werden die Menschen anhand der D-Werte eingeleitet, welche Ausschluss über das Potenzial eines Menschen gibt. Ryo beispielsweise hat den D-Wert von 1 zu 8192. Welches sich bei mehreren Spieldurchgängen ändern kann. Und hat daher keine großen Aussichten auf eine Karriere. Man kann dazu einen höheren Wert haben. Also man muss einen höheren Wert haben, um dies zu machen. Zum Beispiel diesen hat zum Beispiel Bosch 1 zu 64. Der Rios Partner ist und durch den D-Wert einen Aufstieg auf der Karriere praktisch sichert. Seitdem Ryo in einem Einsatz zusammen mit Bosch abstürzt, landen sie an einem Ort, wo ihre Kräfte erwachen, die von einem Geist eines alten toten Drachen verliehen werden, um das Mädchen Nina vor einem Ungetüm zu retten. Dazu schließt sich Ryo dem Widerstandsmitglied Lin an und begibt sich Richtung Erdoberfläche. Das Ziel des Spiels besteht darin, an die Oberfläche zu gelangen und das Geheimnis der Regierung aufzudecken. Das heißt, du bist im Prinzip, du hast in manchen Action-Adventures hast du diese Tower of 100 Stairs. Mhm. Und du bist ganz unten und willst nach oben. Das ist der einzige Grund, was du in dem Spiel machst. Du rennst die ganze Zeit durch einen Dungeon durch einen hässlichen, unglaublich furchtbar aussehenden Dungeon und läufst von unten nach oben. Mehr machst du nicht. Und so kämpfst du dich halt durch. Kein besonders anspruchsvolles Game, kein besonders hübsches Game, also ich fand's nicht gut. Ich hab's auch sehr schnell wieder verkauft, glaube ich. Es war tatsächlich nicht gut. Hast du es gespielt? Ich hab's gespielt, aber wie du auch wieder verkauft. Ah, okay. Ich muss sagen, ich fand's aber schade, weil ich ja tatsächlich immer diese super Erfahrung vom dritten Teil hab, vom vierten nur Gutes gesehen hab. Ja. Und dann spielst du den fünften und denkst, hey, das wird bestimmt auch shit. Ja, aber sie hätten es einfach dann nochmal so ein richtig schönes Singleplayer-Ding raushauen sollen. Ja, also es gibt ja Breath of Fire 6, das wusste ich auch nicht. Ja, aber es ist ein Online-Multiplayer. Am 1. August sogar nur in Japan? Hatte Capcom Breath of Fire 6 angekündigt. Das Genre nannte man Online-Touch-RPG, speziell für Smartphones, Tablet und PC-Browser entwickelt. Und sollte 2014 erscheinen und erschien 2016. Das heißt, existiert anscheinend ein Breath of Fire 6. Spannend. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob es gut ist. Ich würde es aktuell wagen zu bezweifeln. Das ist ein Handygame. Ah, Breath of Fire 6 kündigt Schließung an. Ja, okay, gut, never mind. Ist kurz vorm Down. Ist tot. Spielt keiner mehr. Ja. Ich weiß nicht. Also, ich bin halt noch nie so besonders großer Fan gewesen von Handygames. Und wenn du halt ein Spiel, was eigentlich auf die Konsole gehört, einfach nur fürs Handy raushaust, finde ich halt einfach scheiße. Wenn du die Möglichkeit hättest, Markus, nochmal ein neues Breath of Fire zu machen, oder dir die Möglichkeit gegeben würde, ein Breath of Fire zu machen, was würdest du tun? Ich würde definitiv eins machen. Würdest du ein neues machen oder würdest du einfach nur die alten remaken oder die alten nochmal rausbringen? Ich würde tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich die ersten drei remaken. Ja. Den vierten tatsächlich dann als so ein Reboot aufbereiten. Inwiefern remaken? Meinst du komplett neu? Oder komplett neu. Komplett neu, okay. Und mit Reboot meine ich tatsächlich einfach nur so HD-sieren. Vom vierten. Ah, okay. Und in der Zeit, parallel dazu, würde ich dann tatsächlich einen echten sechsten Teil machen. Und in den fünften würde ich kein Geld mehr stecken, weil der einfach nicht gut war. Und ich würde auch von dieser Sci-Fi-Schiene weggehen dann im sechsten Teil. Ja. Sondern mehr in dem Bereich bleiben, wo sie vorher waren. Ja, richtig. Okay. Also ich persönlich, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, nochmal ein Breath of Fire zu machen oder allgemein was in Breath of Fire durch die Lizenz zu machen, würde ich tatsächlich sagen, ich würde eine Collection machen. Ich würde alle, ich würde Teil 1, Teil 2 und Teil 3 genauso behandeln, wie die Final Fantasies nochmal rausgebracht haben, die Pixel Remaster. Mhm. Weil die Pixel Remaster sind fantastisch von den ersten Final Fantasy Teilen. Würde den vierten in HD neu machen, ne? Dass alle Texturen schärfer sind, dass es einfach in HD hübsch aussieht. Und den fünften ignoriert. Und dann würde ich das so als Collect, also die drei würde ich als Pixel Remastered rausbringen und den vierten als extra nochmal rausbringen. Das klingt jetzt so, als hätten wir voll den Hate auf den fünften. Stimmt ja auch, aber. Ich würde den Breath of Fire 4 würde ich, also wie gesagt, den würde ich halt in hübsch rausbringen, in HD rausbringen. Und die ersten drei Teile entweder in Pixel Remastered oder komplett neu in einer Grafik-Engine von Triangle Tactics zum Beispiel. Oh. In der Grafik-Engine. Also halt Octopath Traveler. Bitte, ja. Genauso würde ich das machen, die ersten drei Teile. Bitte, ja. Jetzt will ich mehr davon. Besorg dir mal die Rechte, irgendwas mit der Lizenz anstellen zu dürfen. Ja, schön wär's, aber... Wolltest du nicht schon immer in der Videospielindustrie arbeiten? Nein, bist du verrückt? Das ist furchtbares Grauen, da drin zu arbeiten. Das ist Stress pur. Die Antwort hatte ich aber jetzt nicht hören wollen. Ich kann Ideen liefern, nur umsetzen will ich das selber nicht. Aber auf jeden Fall, ich hätte das halt so machen. Das wäre auch eine geile Idee. Die Idee gefällt mir so gut. Ich wäre dabei. Ich wäre auch auf jeden Fall dabei. Okay, ich danke dir, Markus, dass du da warst. Immer wieder gern. Und damit verabschieden wir uns aus dem kleinen, winzig kleinen Bereich aus Breath of Fire mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber ärgert bloß keine kleinen Drachen. Macht's gut.